gebeten, ein paar Worte zu meiner Tätigkeit vorab zu sagen. Ich würde die Einleitung umdrehen. Ich bin primär Geschäftsführer der Hilfsorganisation WADI e.V. und in zweiter Funktion auch freier Journalist und Buchautor. WADI ist gegründet worden 1991 nach dem Zweiten Golfkrieg und seitdem arbeiten damals seit so eine kleine eher Initiative von Studenten. Inzwischen sind wir nicht mehr klein und auch keine Studenten mehr. Und wir arbeiten seit nunmehr über 20 Jahren, schwerpunktmäßig im Nordirak, aber auch in anderen Ländern des Nahen Ostens und haben in den letzten zwei Jahrzehnten dort eine Fülle von unterschiedlichen Projekten unterstützt, mit einem Schwerpunkt im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und der Unterstützung von Frauen, von Jugendlichen und von unterschiedlichen Projekten zur Transformation und Demokratisierung der dortigen Gesellschaften. Wir arbeiten aber auch in anderen Ländern des Nahen Ostens. Aktuell etwa unterstützen wir momentan verschiedene Projekte in Syrien, was sehr schwierig ist. Wir unterstützen im Iran Kampagnen gegen Genitalverstümmelung, weil wir entdeckt haben, dass Genitalverstümmelung nicht nur ein großes Problem in Afrika ist, sondern eben auch im Nahen Osten. Ganz spezifisch sind wir darauf in Irakisch-Kurdistan gestoßen und haben in den letzten 10 Jahren das nicht nur publik gemacht, sondern daraus inzwischen eine Kampagne entwickelt, die den gesamten Nahen Osten und Südostasien umfasst und sehr erfolgreich ist. So konnte durch die Initiative von uns haben wir erreicht, dass zumindest in Irakisch-Kurdistan Genitalverstümmelung 2011 per Gesetz verboten worden ist. Und momentan in den Gebieten, in denen wir arbeiten, die Verstümmelung von Mädchen, also die Neuverstümmelung von Mädchen, rapide abnimmt. Ich selbst habe, abgesehen von meiner Tätigkeit für WADI, sehr viel mich auch mit der Geschichte des deutschen Judentums und des Zionismus beschäftigt und war auch mal ein Jahr lang Gastwissenschaftler an der Universität Jerusalem, habe also sozusagen, was relativ selten ist, von dem Blick von den unterschiedlichen Ländern der Region und versuche heute Ihnen ein bisschen den traurigen Status quo darzustellen, denn ich muss ehrlich gestanden sagen, ich beschäftige mich mit der ganzen Region seit nicht nur Anfang der 90er, sondern seit Mitte der 80er Jahren und so katastrophal, so trist, eine solche Tragödie, wie sie sich da momentan abspielt, ist schwer zu ertragen an allen Fronten. Egal, ob das momentan die Lage in Libyen ist, die Lage im Jemen ist, die Lage in Bahrain ist, die Lage im Irak ist, von Syrien gar nicht zu sprechen, oder jetzt eben auch erneut der Konflikt Israels mit der radikal-islamischen Hamas. Das hätte alles so nicht passieren müssen. Und ich möchte, da ich ja nun Gast bei Ihnen in Baden bin und wir Frankfurter mit den Badenern ja nun eine gewisse radikal-demokratische Tradition teilen und sozusagen, ich auch vorhin schon sagte, wir immer uns daran erinnern, dass 1866, als die Preußen uns besetzt haben, denn das war für uns ja Besatzung als Frankfurter, Leute wie die Herausgeber der Frankfurter Zeitung damals nach Karlsruhe ins Exil gingen und um Asyl ansuchten und immerhin die Badener diejenigen sind, die, wenn man mit der Autobahn nach Frankfurt, nach Frankreich fährt, noch ihre Revolutionsstadt bewerben, wofür ich eine große Sympathie habe, habe ich mir heute Morgen mal spaßeshalber die Offenburger Forderungen vom 12. September 1847 angeschaut, also die Offenburger Forderungen, die sozusagen ja der Beginn der sogenannten badischen Revolution gewesen sind. Man vergisst, wenn man an Rastatt vorbeifährt, muss ich auch immer daran denken, es war die letzte Stadt, die noch sozusagen gehalten wurde. Und wenn man die Grundforderungen dieser Offenburger Erklärung unserer unveräußerlichen Menschenrechte mit einer x-beliebigen Publikation oder Forderung aus dem sogenannten arabischen Frühling von vor 3,5 Jahren vergleicht, so wird man feststellen, dass sie de facto identisch sind. Ich habe spaßeshalber mal von der bahrainischen revolutionären Jugend das Pamphlet vom Februar 2011 ausgedruckt. Und all die Forderungen eine neue Konstitution. Die Bürger müssen regieren. Die Armee muss eine Armee der Bürger sein. Pressefreiheit und so weiter. Keine Konfessionalisierung der Gesellschaft. Gleichheit aller vor dem Gesetz etc. pp. Das heißt, die gesamte Liste von Forderungen, die eigentlich aus der südwestdeutschen Geschichte von 47, 48 bekannt sind, tauchten plötzlich vor 3,5 Jahren in Ländern wie Bahrain auf. Ich gebe das mal, ich kann es Ihnen nicht vorlesen, das eine ist in Englisch, spaßeshalber einmal rum und Sie können die Catchwords sozusagen sich anschauen, wie identisch sich das letztlich dargestellt hat. Eben wie gesagt, spaßeshalber das einmal rum. Und letztlich drückte sich in dem Zeitraum von Januar 2011, als in Tunesien die Diktatur von Ben Ali gestürzt worden ist, eine der Parolen der ersten damaligen Frauendemonstration wurde ja für die heutige Veranstaltung genutzt. Ich habe damals die Fotos aufgenommen, weil ich für zwei verschiedene Zeitungen das Vergnügen hatte, damals in Tunesien gewesen zu sein. Non à la obscurité, nein zum Obskurantismus, oui à la modernisme, ja zur Modernität, bis hin dann zu den Aufständen und Demonstrationen in Syrien, in Bahrain, in Ägypten, in Libyen, in Marokko, in Mauretanien, im Sudan, in all diesen Ländern, traten plötzlich Leute auf die Straße und stellten Forderungen, die weitgehend eigentlich aus europäischer Geschichte bekannt sein müssten. Das waren Forderungen nach politischer Reform oder politischer Revolution, nach Konstitutionalismus, nach einem Ende von Diktatur und Tyrannei, nach Forderungen eigentlich, die urbürgerlich revolutionär gewesen sind. Wie damals die Badische Revolution scheiterte, hat sich in weiten Teilen Nordafrikas und des Nahen Ostens diese Aufstände oder Demonstrationen in Bürgerkriege, in Blutbäder, in Massaker oder verwandelt in eine Gegenbewegung seitens radikaler Islamisten, die momentan ihren traurigen Höhepunkt in Syrien und im Irak findet, wo seit Mitte letzten Jahres sukzessive der sogenannte Islamische Staat des Irak und der Levante, der sich inzwischen in Islamischer Staat umbenannt hat, immer mehr Territorium gewinnt. Eine Bewegung, die noch radikaler ist als Al-Qaida und dort nun ihr Kalifat ausgerufen hat. Dieses Kalifat, das nach strenger islamischer Auslegung sich in der Tradition der alten arabisch-islamischen Kalifate versteht und eben unter anderem sich dadurch auszeichnet, dass eine der ältesten Städte mit christlicher Existenz weltweit, nämlich Mosul, nun christenfrei ist, Häuser von Christen markiert worden sind, ist zu Massenexekutionen gekommen ist. Und gestern diese Organisation zur Feier des Ende des Ramadans via YouTube verbreitet hat, wie sie im Juni 1500 Menschen so exekutiert hat, dass die Bilder an die deutsche Besatzung in Polen oder Jugoslawien erinnert hat. Das heißt, man kann, wer es erträgt, sich anschauen, wie dort ehemalige Mitglieder der irakischen Armee, Zivilisten, die nicht ins Weltbild dieser Organisation passen, sozusagen in langen Schlangen zu den ausgehobenen Gräbern geführt werden und dann massenexekutiert. Diese Massenexekution hat nicht heimlich stattgefunden, sondern wie gesagt, sie wurde mitgefilmt und der Islamische Staat hat das gestern ganz bewusst sozusagen zur Feier des Ende des Ramadan auf seine über YouTube verbreitet als Zeichen seiner neuen Herrschaft und der Art, wie er herrscht. dieser islamische Staat hat Tötungsarten wie Kreuzigungen wieder eingeführt, die öffentlich durchgeführt werden, Auspeitschungen etc. und richtet sich natürlich gegen alle, die nicht der eigenen Ideologie oder Vorstellung entsprechen, Frauen haben, zu Hause zu bleiben und voll verschleiert zu sein. Es gab einen Aufruf, dass in Zukunft sämtliche Frauen und Mädchen unter der im Herrschaftsgebiet dieses neuen Kalifats sich genital zu verstümmeln haben. Und jeder, der nicht sunnitischer Muslim ist, also Christen, Schiiten, Jesiden, Schabaks, ist als vogelfrei erklärt und kann jederzeit exekutiert werden, solange er nicht öffentlich zum sunnitischen Islam konvertiert. Das also ist die eine oder die andere Entwicklung, die sozusagen auf der Gegenseite dessen steht, was in den Forderungen nach Freiheit, ein Ende der Tyrannei etc. gestanden hat. Und momentan stellt sich diesem islamischen Staat auch niemand in den Weg. Die einzigen, die augenblicklich dagegen kämpfen, sind einige Teile der syrischen Opposition, die nicht unterstützt werden vom Westen. Sind Kurden in Syrien, die nicht unterstützt werden, und sind die irakischen Kurden, die ja seit 1991 es geschafft haben, ein Autonomiegebiet dort im Nordirak zu errichten, in dem ich eben auch schwerpunktmäßig arbeite. Auch die irakischen Kurden erhalten keine namhafte Unterstützung. Es ist ihnen vor 5 Tagen gelungen, eine gemischt kurdisch-arabische Stadt südlich der irakisch-kurdischen Autonomiegebiete namens Jalaula von dem islamischen Staat zurückzuerobern. Sie mussten sich allerdings nach 7 Stunden zurückziehen, weil ihnen die Munition ausgegangen ist und auch die USA etwa sich weigern, die irakischen Kurden momentan militärisch zu unterstützen, denn die USA setzen auf den Zusammenhalt des Irak und auf die Regierung des schiitischen Ministerpräsidenten Nouri al-Maliki. Ja? Sind denn Zwischenfragen? Ja, natürlich. Ich habe irgendwo gelesen, dass der islamische Staat 2/3 des Staatsgebietes kontrolliert. Von nein. Syrien? Von Syrien, nein. Also ist die, das ist zu viel. Seit Juni ist es dem islamischen Staat geglückt, wiederum große Teile der Gebiete zurückzuerobern, die andere syrische Oppositionseinheiten zwischen letztem Dezember und letztem März erobert hatten. In Syrien findet ja, da wollte ich später drauf kommen, aber das kann ich auch jetzt sagen, wenn ich Ihnen, es wird manchmal etwas sprunghaft werden, weil das Thema ausreicht für mindestens 6 Vorlesungsreihen und mir 1,5 Stunden bleiben, ich also nur ein paar sozusagen Spotlights erwähnen kann, und wenn Sie Fragen haben, ich gerne auf jede Ihrer Fragen eingehen. In der Bürgerkrieg oder in Syrien, was aus den anfangs ja völlig friedlichen Demonstrationen in Syrien sich entwickelt hat, ist inzwischen ein mindestens 4-Fronten-Bürgerkrieg, der auf der einen Seite ein Krieg ist zwischen einer sehr heterogenen, inzwischen eben bewaffnet kämpfenden syrischen Opposition gegen das Regime, das ja ganz massiv unterstützt wird aus dem Iran, von der Hisbollah und aus Russland. Also damit auch ein internationalisierter Bürgerkrieg ist und nicht nur einer auf Syrien beschränkt. Innerhalb der syrischen Opposition oder der bewaffneten syrischen Opposition, es gibt ja auch noch sehr, sehr viele, wobei die meisten inzwischen außer Landes gejagt, eingeknastet, umgebracht worden sind, sehr viele syrische Oppositionelle, die friedlich versuchen, gegen das Regime vorzugehen. Innerhalb der bewaffneten syrischen Opposition gibt es eben eine islamistische Elemente. Und einer dieser Teile ist der islamische Staat, der sich erst relativ spät während des syrischen Bürgerkriegs sozusagen dort festgesetzt hat und bis vor kurzem auch nicht gegen das Regime gekämpft hat, sondern nur gegen andere Oppositionsgruppen. Und es eigentlich sozusagen ein Deal zwischen diesem Islamischen Staat und dem Regime gab, gemeinsam gegen die nicht-islamistische Opposition, ich mag den Begriff säkular nicht, ich werde das nachher noch erklären, warum ich ihn ungern benutze, vorzugehen. Im letzten Jahr hatte der Islamische Staat aufgrund seiner Brutalität und seiner relativ guten Ausrüstung große Geländegewinne gemacht. Es ist dann Teilen der anderen syrischen Opposition gelungen, den Islamischen Staat zurückzudrängen. Und jetzt aber im Moment ist sie völlig in der Defensive, weil mit der Einnahme von Mosul dem Islamischen Staat eine unglaubliche Menge an Waffen der irakischen Armee in die Hände gefallen ist, die sie nun einsetzen können. Und die Ausrüstung der, derjenigen syrischen Oppositionskräfte, die kämpfen, mit denen man sich solidarisieren kann, die also das Ziel einer eines pluralistischen, demokratischen, nicht-islamistischen Syriens haben, sind ganz, ganz schlecht. Sie erhalten keine Unterstützung. Die in Syrien erhalten die Islamisten Unterstützung aus Katar und Saudi-Arabien und den Golfstaaten. Das Regime erhält Unterstützung aus Russland, dem Iran und Zehntausende von Kämpfern von der Hisbollah und von irakischen Milizen. Wir haben ich unterstütze mit eine kleine Kampagne, die sich Freies Syrien nennt, wo wir nicht militärische Unterstützung von Milizen sammeln, die Flüchtlingslager mit der Waffe in der Hand unterstützen. Wenn man die Leute besucht oder sich mit Leuten trifft von diesen Milizen, wir haben gerade letztens relativ viele Funkgeräte kaufen können für die, das ist der letzte Schrott. Uralte Kalaschnikows, uralte Waffen und sie werden gezielt, vor allen Dingen von den USA, daran gehindert, Waffen einzukaufen. Also sie hatten Versuche getätigt, was ganz wichtig ist, Luftabwehrwaffen in der Ukraine einzukaufen. Das ist von westlichen Geheimdiensten verhindert worden. Damit höre ich bei Syrien auf. Und für die Syrer ist das Wichtigste Luftabwehr, weil das syrische Regime gezielt diese Barrel-Bombs einsetzt. Barrel-Bombs sind Waffen zur reinen Terrorisierung von Zivilisten. Das sind Fässer, in die Sprengstoff, Chloringas, Schrauben, Nägel, Glasscherben, Phosphor etc. zusammengemischt werden, die relativ tieffliegend aus Hubschraubern über Wohnviertel abgeworfen werden und deren einziges Ziel es ist, möglichst großen Schaden unter Zivilisten anzurichten. Also militärisch haben die keinerlei Zweck. Und das syrische, sie sind sehr billig in der Herstellung, weil man einfach nur alte Benzinfässer braucht. Und diese Barrel-Bombs, also während wir heute jetzt sprechen, oder vermutlich am heutigen Tag, wurden wieder, nehme ich mal an, 15 bis 20 Barrel-Bomb-Angriffe auf Aleppo, auf andere Städte in Syrien geflogen. Die syrische Opposition hat keine vernünftige Luftabwehr. Das wird die ganze Zeit verhindert, dass diese Luftabwehrraketen an die syrische Opposition kommen. Das heißt, die syrische Luftwaffe kann völlig ungehindert überall im Tiefflug über Wohnviertel rüberfliegen und diese Barrel-Bombs abwerfen. Gäbe es eine funktionsfähige Luftabwehr, müssten die zumindest die Hubschrauber und Flugzeuge der syrischen Luftwaffe wesentlich höher fliegen und dann wäre ein Ende von diesen Barrel-Bomb-Attacks. Also das ist die ganze Tragödie von Syrien in a nutshell. Da könnte ich jetzt auch die nächsten zwei Stunden drüber reden. Man hat die Syrer und die syrische Opposition, die Leute, die in Syrien demonstriert haben, kläglich im Stich gelassen. Und die Rechnung ist ISIS. Die Rechnung ist der Islam. Die Rechnung, die man dafür erhalten hat, ist der Islamische Staat und ist der Fall nun. Das muss man sagen. Eine Organisation, die radikaler ist als Al-Qaida, in deren Reihen mindestens 6.000 Europäer kämpfen und sich nun radikalisieren mit europäischen Pässen, die jederzeit zurückkehren können, in 6.000, schätzt man alleine aus Europa. Und es wird natürlich ständig angeworben. Also Karlsruhe, Frankfurt, an all diesen Städten werden momentan überall neue Rekruten und Kämpfer für angeworben, die nicht nach Afghanistan gehen, sondern die an den Grenzland der Türkei gehen. Da kann man nachher auch drüber reden. Das heißt, von hier nach Mardin mit Turkish Airlines fliegt man 4 Stunden und geht dann über die Grenze. Das ist nicht mehr Peshawar oder irgendetwas. Und diese Leute werden natürlich zurückkommen. Bestens ausgebildet, radikalisiert, etc. pp. Mit den entsprechenden Konsequenzen, die man sich in den nächsten Monaten oder Jahren ausmalen kann. Die Angriffe etwa auf das jüdische Museum in Brüssel vor einiger Zeit oder in Paris sind ein ganz, ganz leichter Vorgeschmack auf das, was Europa erwarten wird. Deshalb geht es einen noch wesentlich mehr an. Inzwischen ist allerdings, das kontrolliert ISIS de facto ein Gebiet, das von den Toren Bagdads bis vor die Tore Aleppos reicht. Also das in seiner Größe fast so groß ist wie der Staat Syrien. Und es ist eine Organisation, die nicht mehr aus Hilfe von außen angewiesen ist, was sie etwa von der Hamas ganz maßgeblich unterscheidet. Die Hamas ist eine, ohne die finanzielle Unterstützung und militärische Unterstützung aus dem Iran, würde die Hamas ganz schnell pleite gehen, weil sie keine eigene Ökonomie hat, aus der heraus sie sich finanziert. ISIS ist ein Phänomen, man kennt das, denke ich, aus dem 30-jährigen Krieg. Behalten Sie das Stichwort mal im Hintergrund, weil ich denke, das, was uns im Nahen Osten erwartet, ist der zeitgenössische 30-jährige Krieg mit den entsprechenden völlig unübersichtlichen Fronten. ISIS hat inzwischen so viele Ölquellen in Syrien und dem Irak unter Kontrolle, verscherbelt gezielt archäologische Güter, also zerstört ja nicht nur, sondern verhökert die Antiquitätenschätze aus Syrien und dem Irak. Er hat sich eingeklinkt in die interne Ölexportökonomie der Region. Das heißt, interessanterweise ist diese Organisation, solange Krieg herrscht, das ist immer wichtig, solange Krieg herrscht, ist diese Organisation nun finanziell weitestgehend autark. Das heißt, anders als früher bei Al-Qaida, die man versuchen konnte, über die Geldströme sozusagen trocken zu legen, hat man zugelassen, und das hat die USA und Europa zugelassen, sehenden Auges, das wusste man alles, was da passiert, dass nun an den Grenzen eines Beitrittskandidaten zur Europäischen Union, nämlich der Türkei, sich ein de facto Staat, radikal-islamistischer Staat entwickelt, der weitestgehend ökonomisch autark ist. Was heillose Konsequenzen in alle Richtungen haben wird. Ja? Können Sie vielleicht noch ein bisschen erklären, wie man sich das vorstellen kann? Also diese ISIS, diese Gruppe, Sie sagen immer eine Organisation, aber also so wie die Medienberichten klingt es ja immer als ein Haufen Dschihadisten, die sich irgendwie ISIS nennen, das Gebiet der Kontrolle. Wie sind denn die organisiert tatsächlich? Leider ist es etwas schwierig, in deren internen Strukturen einzudringen, aber der harte Kern der ISIS sind Dschihadisten, die auf lange Kampferfahrung in Tschetschenien, also ISIS ist, man muss dazu sagen, wenn die sich islamischer Staat nennen, muss man das ernst nehmen. Sie empfinden sich in ihrer eigenen Wahrnehmung als das islamische Kalifat mit dem Anspruch auf Weltherrschaft. Aus der islamischen Logik heraus sind wir, und ich trenne jetzt nicht zwischen islamisch und islamistisch, sondern es ist die Frage, was man nachher interpretiert. Die Vorstellung ist, die Welt muss islamisch werden. Jeder von uns ist potenziell eigentlich als Muslim geboren und das Ziel des Islam ist, die letzte richtige Lehre weltweit umzusetzen. Das heißt, ein islamischer Staat kann A, kein Nationalstaat sein mit festen Grenzen und ist B, an seinen Rändern permanent entweder im Krieg oder im Waffenstillstand. Okay? So. Wichtig, um den Rückkopplung zu meinen ganz Bemerkung, die ich am Anfang getätigt habe. In der islamischen Vorstellung kann es keine Demokratie oder Volkssouveränität geben. Wenn also die Jugend in Bahrain Forderungen stellt, die sich anhören wie die der Badener Revolution, stellt sie, und das wurde in Tunesien, Ägypten, Syrien etc. pp. In Frage gestellt, ein politisches Selbstverständnis des Islam in Frage. Okay? Warum nicht die Islamisten Teil des arabischen Frühlings und der Kernforderung des arabischen Frühlings gewesen sind, sondern immer dagegen gestanden haben und bestenfalls taktische Bündnisse eingegangen sind, um an die Macht zu kommen, wie in Ägypten etc. pp. Weil, und das denke ich ist ganz wichtig, und das ist etwas, was man hier nicht versteht. Einer der ganz großen Unterschiede, leider, zwischen sozusagen okzidentaler Geschichte und okzidentalem Staatsverständnis und islamischer Geschichte und islamischem Staatsverständnis ist die Frage, wer ist der Gesetzgeber? In islamischem Selbstverständnis ist über Koran und Hadithe, also die Scharia, ein ewig gültiges Gesetz von Gott gegeben worden, an dem dieses Gesetz können Menschen nicht verändern. Wer Gesetze schaffen oder verändern will, handelt gegen Gott und handelt gegen das Beste aller Gesetzeswerke, was die Scharia ist. Das heißt, die Aufgabe von Menschen ist die Interpretation und Umsetzung von Gesetzen. Nicht das Volk ist souverän, sondern Gott ist souverän. Das lesen Sie. Paragraph 2 der iranischen Verfassung ist, der Souverän des Iran ist Gott, nicht das iranische Volk. Genauso ist im Kalifat Gott der Souverän und der Kalif sozusagen setzt seine Gesetze um. Das ist urislamische politische Vorstellung. Und wenn ich das sage, ist das nicht anti-islamisch, sondern ich nehme ernst, was islamische Theoretiker sozusagen als politische Theorie formulieren. Und und an dieser Frage der Volkssouveränität und der Grenzen zerbricht jede Diskussion zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten in verfassungsgebenden Versammlungen nach dem arabischen Frühling. Wird permanent versucht, über irgendwelche Kompromissformeln, wie etwa in der Präambel zur tunesischen Verfassung, die ja von Islamisten, Nicht-Islamisten geschrieben worden ist, man löst dieses Problem nicht, man redet um es herum. Weil in letzter Instanz kein Muslimbruder, kein Islamist, selbst kein Erdogan, der ja sozusagen in der Türkei auf einer nicht-islamistischen Verfassung setzt, je sagen kann, das Volk ist souverän und wir geben uns unsere eigenen Gesetze. Wie das etwa die bahrainische Jugend fordert hat. Das heißt, auch 2011 hat hier niemand verstanden, was die große Tragödie war, worum es eigentlich ging, als wirklich einmal die arabische Straße sozusagen auf der Straße war. Und die arabische Straße war nicht auf der Straße, Israel-Fahnen verbrannt, Amerika-Fahnen verbrannt und das Kalifat gefordert. Die arabische Straße hat von Marokko bis Irak Demokratie, Volkssouveränität, nationale Grenzen etc. gefordert. In Systemen, wo das umzusetzen so wahnsinnig schwierig ist, weil sie so unglaublich dysfunktional sind. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie ist der islamische Staat organisiert? Völlig anarchisch, das ist klar. Aber in seinem Kern funktioniert er über Brutalität und Angst, panische Angst. Wer in irgendeiner Weise Dissident ist, man muss sich vorstellen, was in Raqqa wird öffentlich gekreuzigt. Und diese Bilder werden... Die Bilder von öffentlichen Kreuzigen, Enthauptungen werden veröffentlicht auf Hochglanz in Broschüren. Und es gibt immer so, also über extreme Brutalität, über Angst und natürlich über können Islamisten oder Dschihadisten sich immer nur festsetzen in Regionen, die de facto oder potenziell so etwas sind wie Failed States, wo also keine zivile Verwaltung wirklich funktioniert, wo vorher schon Angst, Terror, Korruption etc. Geherrscht hat und wo Leute atomisiert einem mehr oder weniger Staaten gegenüberstehen, in denen bestenfalls noch der Repressionsapparat funktioniert. Also so etwas wie Libyen oder Gaddafi oder Nordmali, wobei in Mali jetzt relativ schnell ging, sich dieser Islamisten wieder zu entledigen. Am Anfang ist diese islamistische Herrschaft immer relativ schwach und relativ leicht zu stürzen. Je länger man nichts tut, desto mehr setzen die sich natürlich überall fest, versuchen Bündnisse mit lokalen Eliten, Stämmen einzugehen und beseitigen natürlich jede Art von Dissidenz und Opposition, indem sie die entweder in die Flucht schlagen, einknasten oder umbringen. Das heißt, je länger man Islamisten gewähren lässt, je schwieriger wird es nachher, sich ihr zu entledigen. Und so größer sind die Verheerungen, die in solchen Systemen oder solchen Staaten angerichtet sind. Und da gibt es auch keinerlei Lernprozess international, weil man weiß, was es bedeutet, Somalia. Also was ein Land, 20 Jahre islamischer Herrschaft und Bürgerkrieg und Zerstörung, das ist fast unmöglich ist, wenn ein Land erstmal in diesem dauerperpetuierten Status oder des Failed States ist, den in irgendeiner Weise wieder in irgendetwas zu transformieren, was minimale Stabilität oder einen minimalen Leviathan, also einen Staat mit einem Gewaltmonopol, garantiert. Und Menschen, und ich meine, wir sollten niemals herabblicken auf Leute in Somalia, die einfach für die Staat nichts bedeutet, die versuchen in irgendwelchen Bündnissen mit irgendwelchen lokalen Warlords zu überleben. Das sind inzwischen die zweite, dritte Generation, für die es nichts gibt, was auch nur ansatzweise identisch ist mit Rechtssicherheit, mit irgendeinem Grundvertrauen in Institutionen, mit irgendeiner Vorstellung, dass Polizei einen schützt und einen nicht malträtiert. Und ich sehe, wenn ich noch einmal springen darf, weil der Punkt wichtig ist, aus eigener Beobachtung, der Irak war die mit Abstand schlimmste Diktatur im Nahen Osten unter Saddam Hussein. Und vieles, was in großen Teilen des Iraks heute schiefläuft, ist die Erbschaft von 40 Jahren purem Totalitarismus, mit dem Saddam regiert hat. In den kurdischen Gebieten funktioniert bis heute die Transformation in etwas wie ein bisschen freiheitlicheren, bisschen rechtsstaatlicheren System wesentlich besser als im Zentral- und Südirak. Und viele junge Leute sind jetzt in unterschiedlichsten Bereichen aktiv, in NGOs oder Organisationen. Und ich vor anderthalb Monaten spaßeshalber mal mit ein paar 23-Jährigen gesprochen, die sehr, sehr aktiv in einer kleinen Provinzstadt sind, und habe die gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich Angst vorm Staat? Und sie haben meine Frage nicht verstanden. Und das im Irak ist der Wahnsinn nach 20 Jahren, weil Irakis waren schlicht und ergreifend personifizierte Angst. Also der Staat war allüberall, der Geheimdienst war allüberall, morgens um 5 konnte man für irgendwas verhaftet worden sein. Also die Angst vor dem Staat war das, was alle Irakis und das Saddam Hussein sozusagen vereint hat. Und auch in tristen Zeiten ist es faszinierend, dass die Generation in Kurdistan, die geboren worden ist, nachdem Saddam Hussein die Saddam Hussein nicht mehr miterlebt hat in Kurdistan, sich nicht mehr mit der Frage, habt ihr Angst vor dem Staat, noch etwas anfangen kann. Für alle anderen ist natürlich das prägende Element, und je länger es dauert, je kaputter werden Menschen, je zerstörter werden Gesellschaften, und am Ende kommt sogar in Systemen etwa wie Libyen, wo es die reine Anarchie unter Gaddafi geherrscht hat, die reine Willkür, jeder verhaftet werden konnte, kein Gesetz, irgendetwas galt, ist die irre Vorstellung immerhin von vielen Leuten, dass es ja die Scharia gibt, dass das ja festgeschriebenes Gesetz ist, dass man da wenigstens noch drauf vertrauen kann, wenn eben sozusagen die Gesetze des Staates überhaupt keinen Wert haben, weil jeder Polizist, jeder Offizier, jeder Geheimdienstbeamte, jeder Staatsangestellte diese Gesetze so oft verletzen kann, wie er will, und ihm, solange er in der richtigen Partei ist, nie etwas geschieht, kann ich in Gesetze kein Vertrauen entwickeln. Von daher muss ich viele Leute insofern auch in Schutz nehmen, dass diese Vorstellung, dass dann ja Gottes Gesetz und dass das sozusagen einen gewissen Schutz zumindest bietet, am Anfang für viele Leute eine Art von Versprechen ist, bis sie feststellen, dass die Diktatur und die Herrschaft der Islamisten noch schlimmer ist, als das es vorher war. Diese Abwärtsspirale ist etwa, weil eine Reaktion, ohne dass ich heute Abend sehr viel über diesen Konflikt sprechen möchte, aber eine Reaktion, die man etwa in den Palästinensergebieten gesehen hat, wo die völlig korrupte, kaputte Fatah regiert hat und es dann Wahlen gab, und die Hamas trat an mit: Wir sind nicht korrupt, wir sorgen für soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort, und sie wurden gewählt. Heute weiß im Gazastreifen auch jeder, dass die Hamas mindestens genauso korrupt ist und nichts von ihren Versprechen eingehalten hat. Das heißt, am Anfang versuchte auch der islamische Staat in den ersten 2-3 Wochen anders aufzutreten, zu versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass er gelernt hat, dass das ja nicht mehr die alte Massakerherrschaft von Al-Qaida ist, bis sie sich ihre Herrschaft stabilisiert. Und dann setzen sie gnadenlos ihre Vorstellungen von Scharia um, müssen sie auch. Es gibt da für sie keinerlei Kompromisse, weil für sie die Vorgaben von Koran und Hadithen aus dem 7. Jahrhundert schlicht und ergreifend die Vorstellung ist, und das ist eine messianische Vorstellung: Wenn das überall umgesetzt wird, dann kommt die Erlösung. Ne? Ich spreche jetzt gerade den Koran, der kann aber auch unterschiedlich ausgelegt werden. Das kann er, aber das Interessante ist, Leute wie ISIS geben sich ganz große Mühe, den Koran wortwörtlich auszulegen. Und wenn man ihre Fatwas liest zu den unterschiedlichen Repressionen, die sie vornehmen, geben sie sich größte Mühe, sozusagen sich so weit wie irgendwie möglich am Wort zu orientieren. Natürlich kann man den Koran anders auslegen, nur interessanterweise gibt es ja kaum aus der muslimischen Welt heraus, von muslimischen ein Aufschrei, was da getan wird. Und das Problem ist, dass aus dem Text heraus das, was ISIS tut, nur sehr, sehr schwer kritisierbar ist. Man kann sagen, das ist menschlich schrecklich und das will ich nicht. Und ich als Muslim kann es nicht ertragen, wenn Christen gekreuzigt werden. Ich kann aber nicht sagen, im Koran steht nicht, mach das nicht. Das ist das Problem. Das heißt, auch die Versuche, und das hat die Türkei aus Eigeninteresse, die Türkei hat vor 3 Wochen einen Kongress von Klerikern nach Istanbul geladen, um sozusagen die Legitimität des Khalifats in Frage zu stellen, wo verschiedene Kleriker auf islamischer Basis versucht haben, gegen das Khalifat zu argumentieren. Das wird alles sehr, sehr schwierig. Und interessanterweise hat es, soweit ich weiß, eine größere Demonstration gegen den islamischen Staat in Tunis gegeben. Ansonsten ist mir nicht bekannt, dass außer den Leuten, die jetzt mit der Waffe in der Hand gegen die Jungs da kämpfen, ist mir nicht bekannt, dass es in Istanbul, Ankara, Berlin, Paris oder so maßgeblich Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt: Nicht in unserem Namen. Das ist nicht unser Islam. Das möchte ich Leute nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Ich sage, es ist das Problem, dass es auch in der islamischen Geschichte immer wieder diese Tradition gab, zurück zur absolut sozusagen wortwörtlichen Auslegung von Koran und Hadithen. Wenn man das tut und wie die Salafiten oder ISIS-spezifische Teile natürlich sehr, sehr überbetont, also alles, was Antisemitismus, alle Teile des Koran, die sich gegen Juden richten, gegen Christen richten, gegen Frauen richten etc., werden natürlich in Al-Qaida, salafitischer Tradition, sehr stark überbetont und andere Teile werden eher unterbetont. Das heißt, der Teil, der von Mohammeds Zeit in Medina herrscht, in Mekka herrscht und nicht in der Medina-Zeit, spielt in der salafitischen Tradition eine größere Rolle und ist es der kämpferische. Auch sind die Hadithen in der Regel wesentlich unangenehmer als der Koran. Sehr große Teile der Auslegung von salafitischen Klerikern beziehen sich auf Hadithen. Das ist aber schariatisch nicht anfechtbar. Also ich kann, wenn ich schariatisches Gutachten mache, sehr wohl Hadithen übergewichten und den Koran untergewichten. Ja, die Distanzierung der, zum Beispiel in Deutschland, der islamischen Gesellschaft, die distanziert sich ja von den salafistischen Auslegungen des Korans ganz deutlich, immer wieder. Ist es ehrlich oder... Das ist eine Diskussion, die können wir eine andere Sitzung drüber machen. Ich denke, ist es nicht ehrlich. Ich denke, es ist nicht ehrlich, aber es ist in einer internen Binnenlogik gefangen. Weil ich hatte da vorhin ja 2, 3 Beispiele gesagt und dann möchte ich es zurückkoppeln auf unser Thema Nahen Osten. Also wenn wir einfach Fragen der politischen Vergesellschaftung haben, wie der Nationalstaat, die Grenze, die Volkssouveränität, das sind universelle Kategorien, mit denen sich auch die katholische Kirche wahnsinnig schwer getan hat. Sadiq al-Azm, ein wunderbarer syrischer Philosoph, hat mal Ende der 80er Jahre sich den Spaß gemacht, Äußerungen der Muslimbrüder mit den Äußerungen der katholischen Kirche in den 1880er Jahren zu vergleichen, wo die katholische Kirche so eine Phase hatte, wo sie nun wirklich gegen alles, was Republik, Demokratie, Emanzipation war, also eine Publikation auf der anderen veröffentlicht hatte, und strukturell ähnelt sich das sehr. Also um jetzt nicht zu sagen, ich mag diesen Begriff der Islamophobie nicht, ich mag aber auch nicht zu sagen, wir im christlichen Abendland, das ist alles ganz prima gewesen und ihr da im Orient. Nein, sondern mir liegt sehr viel an der Region. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Region und ich weiß um die alltäglichen Kämpfe, die es bedeutet, mehr Rechte für Frauen, mehr Demokratisierung, mehr Freiheit zu erreichen. Und mein Herz schlägt mit den Leuten, die dort sozusagen für bessere Verhältnisse kämpfen. Und mein Herz blutet, dass diese Leute so wenig Unterstützung finden. Was ich nicht mag, ist der Dialog mit reaktionären Klerikern. Das ist, ne, also weil sehr leicht, um einfach mal die Differenz darzustellen zu Leuten, die sagen, und wenn es nach mir ginge, sollte man morgen die Grenzen aufmachen und zumindest vorübergehend hier 4-5 Millionen Flüchtlinge aus der Region aufnehmen und nicht die Grenzen zumachen. Und von mir aus können sie alle in meiner Nachbarschaft leben. Also das nur. Aber es sind interne Probleme, die formuliert und auf den Tisch gebracht werden müssen und die sich natürlich permanent zuspitzen und radikalisieren, weil sie es nicht werden. Und das hat ganz, ganz maßgeblich mit genau der Tradition zu tun, dass es einerseits keine Trennung zwischen Staat und Religion im Islam gibt und eben unglücklicherweise sich zumindest im sunnitischen Islam nie eine Kirche entwickelt hat, sondern der entweder die Religion den Staat kontrolliert oder der Staat die Religion kontrolliert. Warum ist auch nirgends ansatzweise, selbst in der Türkei, einen säkularen Staat dort gibt. Und es gibt auch keine Säkularen. Der ganze Begriff Säkularismus ist führt völlig in die falsche Richtung, weil dieser Säkularismus auch bei uns ein Frankreich ist. Und wir immer in Leute den Begriff Säkular hinein interpretieren, die das nicht sind. Was wir hier als säkulare bezeichnen, müsste man uns schreiben als Leute, die zwei Sachen wollen. Die wollen, dass der Staat, dass ein Staat, der nicht auf religiösem Gesetz aufgebaut ist, also in dem die Gesetze, die verabschiedet wurden, nicht maßgeblich auf der Scharia fußen, die Kirche kontrolliert. Das heißt, eine eminente Kontrolle über das ausübt, was Imame und Kleriker in Moscheen erzählen. Das ist die Vorstellung. Und das ist das, was letztlich auf eine unangenehme Art und Weise das ägyptische Militär jetzt durchgesetzt hat, indem es sämtliche Imame und Prediger, die kein Zertifikat der Al-Azhar-Universität haben, entlassen hat, mit Predigtverbot. Und klar sagt, nur Staatsangestellte, die in einer der Al-Azhar-Universität studiert haben, dürfen die Freitagspredigt halten. Das hat mit Säkularismus gar nichts zu tun. Das ist das Verhältnis von Staat und Religion, wie man es aus der europäischen Geschichte kennt, in den Kämpfen zwischen Kirche und Staat, wo irgendwann mehr oder weniger die Kirche verstaatlicht worden ist. Und das war der Schritt, der sozusagen zur Herausbildung des europäischen Nationalstaates ganz, ganz wichtig gewesen ist. Säkularismus ist, dass irgendwann die Kirche in Frankreich gesagt hat, wir wollen das nicht mehr, wir wollen wieder eigenständig sein, wir wollen es von euch trennen. Das war eine Reaktion der Kirche auf die Verstaatlichung von Religion. Das heißt, was die Forderung ist, die momentan demokratische, nicht-islamistische Kräfte im Nahen Osten stellen, ist die Verstaatlichung von Religion. Und wir als Europäer sollten verstehen, was die Leute fordern, statt ihnen permanent zu stellen, sie seien Säkulare. Säkularismus im Nahen Osten ist islamischer Staat. Also die können Säkularismus fordern, weil die Trennung von Religion von Staat heißt, in den Moscheen können Salafiten frei ihren Unsinn erzählen. Das große Problem etwa in Tunesien, wo die Kontrolle der Staat eine sehr, sehr rigide Kontrolle auf die Moscheen ausgeübt hat, ist nach der Revolution, was die Tunesier Revolution nennen, 2011, haben Salafiten Moscheen besetzt und angefangen, in diesen Moscheen zu predigen. Und die Regierung der Ennahda, die den Muslimbrüdern nahesteht, ist nicht dagegen vorgegangen. Also haben sich in Tunis, in Sousse, in Monastir etc. Inseln salafitischen Islams gebildet in den Moscheen. Und diese Salafiten hätten guten Gewissens sagen können, wir sind säkular. Wir wollen eine Trennung von Moschee und Staat. Und jetzt endlich geht der Staat gegen diese Moscheen wieder vor und setzt dort andere Imame ein. Das nur, warum ich aus langer Erfahrung diesen Begriff säkular, wenn es überhaupt nicht mag, weil ich denke, er ist unglaublich kontraproduktiv und entspricht nicht den Problemen der Region, sondern wenn man wirklich trennen will zwischen, du hattest vorhin reaktionär gesagt, dann benutzen wir die schönen Begriffe, wir sind ja in Baden, zwischen progressiv und reaktionär, dann ist progressiv keine Scharia oder möglichst wenig Scharia in der Verfassung. Und in der Verfassung eines Staates, wenn dort steht, das Volk ist souverän und das Volk entscheidet und gibt sich via sein Parlament, dann kann man über parlamentarische oder Präsidialsysteme reden, seine eigenen Gesetze. Und die Grundlage der Gesetzgebung, die Vorstellung universellen Menschenrechten, irgendetwas und eine der Quelle kann dann auch die Scharia sein. Dann hat man es mit einer progressiven Bewegung zu tun. In dem Augenblick, wo da irgendwelche verkorksten Kompromissformeln drin sind, also das letzte Wort hat oder Gott und hier und Scharia und das ist die Grundlage, weiß man sozusagen, diese Gesellschaft oder die Eliten dieser Gesellschaft versuchen, einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Nämlich dem ursprünglichen Konflikt, was ist das Verhältnis zwischen Religion, Gesellschaft und Staat. Und diesen Konflikt sind sie in den letzten 100 Jahren aus dem Weg gegangen. Und das kommt als ganz großer Bumerang jetzt zurück. Denn es ist nicht wahr, dass etwa der Irak und dass Saddam Hussein säkular gewesen ist. Es ist nicht wahr, dass Syrien unter Bashar al-Assad säkular ist. Es ist nicht wahr, dass es dort einen Konflikt zwischen Säkularen und Islamisten gibt. Unter Saddam Hussein waren Dinge, die heute verboten sind im Irak. Legal, Erdtötung. Wer seine Frau umgebracht hat im Irak bis 2003 und nachweisen konnte, ich habe das getan, weil meine Frau die Ehre verletzt hat, wurde amnestiert. Dieses elende Gesetz in Kurdistan 2000 im kurdischen Parlament eliminiert worden. Dasselbe Gesetz gilt bis heute offiziell in Syrien. In keinem dieser Länder, die angeblich säkular, und damit möchte ich über einen kleinen Bogen zu meiner Anfangs-Baden-Sache zurückkommen. In keinem dieser Länder gibt es ein einheitliches Gesetz, wir können die vielleicht mal aufmachen, wird ein bisschen warm, im Zivilrecht. Das heißt, was für uns ganz selbstverständlich ist, Rechtsgleichheit, ist in selbst in Tunesien nicht, wobei das da nur noch kleine Überreste hinterlassen hat. Ein völliger Unterschied, ob ich sunnitischer Muslim bin, ob ich sunnitischer Muslim der schafaitischen Rechtsschule bin, der hanbalitischen Rechtsschule bin oder einer der anderen sunnitischen Rechtsschulen, ob ich Schiit bin, ob ich Christ bin, was für ein Christ ich bin, ob ich Frau oder Mann bin. Das heißt, für jeden gilt, da das Zivilrecht religiös geregelt wird, gilt für jeden oder jede ein anderes Zivilrecht. Frauen haben einen anderen Status als Männer. Christen haben einen anderen Status als Muslime. Schiiten haben einen anderen Status als Sunniten. Das heißt, eine der ganz großen Forderungen des arabischen Frühlings und vor allem der nördlichen und nordafrikanischen Frauenbewegung ist One Law for All. Das heißt, der abstrakte Bürger vor dem Gesetz. Also genau die Forderung, die hier früher sozusagen die Abschaffung von Standes- Adelsprivilegien etc. gewesen ist, auf der zivilrechtlichen Ebene, die eben durch und durch immer noch religiös determiniert worden ist. Und damit ist man bei einer, der wirklich, was wieder die Tragödie der letzten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren ist, was die Leute auf der Straße 2011 gefordert haben, war, wenn man es, das klingt im Englischen einfach schöner, Citizenship. Das heißt, man möchte Bürger werden. Bürger wirklich im emphatischen politischen Sinne. Also Bürger mit Rechten und Pflichten und vor allen Dingen Bürger, der gleich ist vor einem abstrakten Gesetz, das er sich selber gibt und das nicht aus einer anderen Rechtsquelle stammt. Das ist sozusagen die Urforderung gewesen, gegen die es jetzt einen immensen Backlash gibt. Weil diese Forderung, und das wussten die Leute auf der Straße, wenn man das marxistisch sagt, an sich so wenig wie in Europa das für sich verstanden worden ist. Dass diese Forderungen von den Leuten, die auf die Straße gegangen sind, vor allen Dingen den jungen Frauen und Männern, die die Schnauze von diesen Regimen und diesem komplett dysfunktionalen System voll hatten, eine waren, die sozusagen die Substanz dieser gesamten Region in Frage gestellt haben. Dass nicht nur, dass mit dieser, die auf eine politische Revolution hingezielt haben, die eine Umwälzung nach sich gezogen hätte, die kaum noch einen Stein auf dem anderen gelassen hätte. Was richtig gewesen ist, denn diese ganzen Länder sind fertig. Warum, wenn wir zum Beispiel als Wadi heute in Syrien oder im Irak Programme über Local Democracy machen, das heißt Leuten überhaupt erstmal erklären, was Möglichkeiten von Partizipation sind, was Dezentralisierung ist, was Kommunalpolitik ist, was ein Verein ist, machen wir das unter dem Schlagwort vom Untertan zum Bürger, from subject to citizen. Und die Leute lieben es und sagen, ja, wir sind Untertanen und wir wollen Bürger werden. Und das ist nichts, was ich arrogant über sie sage, sondern das ist der Begriff, den hatten wir als Arbeitstitel und die Syrer wollten den. Wenn wir heute Seminare in Syrien machen und wir haben ein ganzes Konzept von was überhaupt so etwas ist wie ein Bürgerhaus. Wir sitzen ja heute in einem Bürgerhaus, in einem Bürgerzentrum, was Leute sich nicht vorstellen können, dass Bürger ein Zentrum haben, in dem sie sich treffen können und die Angelegenheiten von Bürgern ohne Anwesenheit von Geheimdienst etc. diskutieren und besprechen und gemeinsam entscheiden können. Völlig fremd. Ja, gut. Oder dass man von ihm keine große Angst haben muss. Und das sind diese, und das waren 2011 die ganz zentralen Forderungen, die auf Gesellschaften gestoßen sind, die so dysfunktional und kaputt sind, dass diese Transformation nicht funktioniert oder nicht innerhalb von einem oder zwei Jahren funktioniert, sondern unter Umständen einer Perspektive von 40 oder 50 Jahren. Aber man, die Leute, die zum Teil gar nicht selber wussten, was sie da eigentlich fordern, die zum ersten Mal sich getroffen haben, ohne Angst, um über ganz alltägliche Dinge zu diskutieren, wie man die Müllabfuhr organisiert oder wie man die Wasserversorgung macht in Orten wie Syrien oder Libyen. Diese Leute haben keinerlei Unterstützung erhalten. Diese Leute sind alleine gelassen worden in einem Krieg, denn sie befinden sich in einem Krieg. In einem Krieg gegen sehr, sehr übermächtige andere Kräfte. Und das, dass man sie alleine gelassen hat, weitestgehend, hat dazu geführt, dass die andere Seite stärker und stärker und stärker geworden ist. Die andere Seite hat nichts zu bieten. Die andere Seite ist das, was wir aus europäischer Geschichte, aus den faschistischen Bewegungen der 20er Jahre kennen. Das ist eine durch und durch brutale, destruktive Kraft, die aufhören wird, wenn alles in Schutt und Asche liegt. Und darauf läuft im Moment die Geschichte hinaus. Weder der Islamische Staat, noch die Hamas, noch der Iran, der auch nichts weiter als ein islamischer Staat und ein Kalifat ist, werden aufhören. Sie werden immer weitermachen. Und sie werden weitermachen und weitermachen und weitermachen, bis ein Ort wie nach dem anderen, wie Homs, wie Mosul, wie Fallujah etc. aussieht. Das muss klar sein. Es gibt kein Aufhören in destruktiven, faschistischen, modernen Bewegungen. So wenig wie es das in der europäischen Geschichte gegeben hat, so wenig gibt es das im Nahen Osten. Denn ganz große Teile dessen, was im Nahen Osten passiert, ist ja ein Import auch aus Europa. Die großen Vordenker der Islamisten und der Panarabischen haben gelernt von den faschistischen Modernisierungsbewegungen in Europa. Das waren die großen Hitler, Mussolini, das waren die großen Vorbilder für die Vordenker, etwa der Baas-Partei, Michel Aflaq. Das waren die großen Vorbilder auch für die Muslimbrüder, was Organisation anbelangt, was Ideologie anbelangt, was eben der Hass auf alle emanzipatorischen Elemente der Moderne anbelangt, die Antizipation von Technologie, aber den Hass auf Freiheit ist ein typisch hochfaschistisches Element. Also man erfreut sich an sämtlichen technischen Errungenschaften, vor allen Dingen wenn es um Waffen und Ähnliches geht. Aber alles, was sozusagen mit Moderne zu tun hat, die Emanzipation des Individuums, die Befreiung der Frau, Bildung etc., wird als westlich oder zersetzend abgelehnt. Also es ist ja nicht so, dass wir vor Bewegungen stehen, die wir nicht auch aus europäischer Geschichte her verstehen, die wahnsinnig exotisch sind. Das sind sie nicht. Sondern sie sind faschistischen Bewegungen in den 20er Jahren viel, viel näher, als man gerne wissen will. Was sie nicht sind, sie sind nicht emanzipatorisch, sie sind nicht anti-imperialistisch, sie kämpfen nicht für die Unterdrückten, gegen die Unterdrücker, sondern sie sind die Bewegungen, die nichts weiter anrichten außer Heil, Unheil und Elend. Und wenn man sich den Nahen Osten heute ansieht, und die Kriege und das Elend, sollte man trotz all dem nicht vergessen, dass vor 3,5 Jahren es eine Massenbewegung gab, die wirklich etwas anderes wollte. Die wirklich etwas anderes wollte. Und alle Nahostexperten hier haben uns immer erklärt, boah, wenn die arabische Straße kommt, dann wird es ganz schlimm und so weiter. Nein, das war die arabische Straße. Die Leute selbst jetzt in dem äußerst angeheizten Konflikt zwischen Israel und der Hamas, werden sie alle festgestellt haben, dass die großen Demonstrationen in London, in Paris, in Berlin stattfinden. Und die finden nicht in Tunis, in Kairo, in Bagdad oder irgendwo anders statt. Diese Leute solidarisieren sich nicht mit den Islamisten. Die größte Demonstration bislang in Nordafrika oder dem Nahen Osten, die für die Hamas stattgefunden hat, hat in Tunis stattgefunden, da hat die Ennahda-Partei, also die Muslimbrüder, also die Partnerpartei der Hamas aufgerufen, hat 1700 Leute auf die Straße gebracht. Im Januar 2011 konnte man für irgendetwas in Tunis spontan 15.000 Leute auf die Straße bringen. Also eine Vorstellung, dass diese Leute in irgendeiner Weise etwas sind, womit man sich als Europäer oder als Antikolonialist oder was weiß ich was solidarisieren sollte, weil sie für eine gute Sache kämpfen, ist in hohem Maße falsch und verbrecherisch. Soweit erstmal. Ich bin jetzt doch über vieles gesprungen. Ich denke, Sie haben viele Fragen. Deshalb würde ich sagen, wir haben jetzt noch eine, glaube ich, gute Dreiviertelstunde dafür. Ja, auf jeden Fall. Sie können mich...